Er sagte, »Du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als Einsicht bringende Zeichen herabgesandt. Und ich glaube, fürwahr, o Phiraun, dass du der Vernichtung verfallen bist.«